stech das Messer in mein Herz. Alles soll voller Blut sein. Ach komm, wenn du von mir gehst, glaub mir, dass ich nicht nur war. نحن اسمنا مونا وماريام. نحن كبرنا بزوز. مونا خلقت ب 19/10/93 وأنا مريم خلقت ب 9/11/92. جتنا وسيدنا بجوم لبنان. Hier heißt Mona und Mariam. Wir sind in Soos geboren. Ich Mona am 19.10.1993 und Mariam am 9.11.1992. Unsere Großeltern kommen aus dem Libanon. بدنا نخلص حياتنا. بدنا نبقى بألمانيا. إن شاء الله نبقى بألمانيا. بدنا نسي مدرستنا وبدنا ناخذ الشيء هيك نشتغل. Besonders wichtig in unserem Leben ist uns, dass wir in Deutschland bleiben können und dass wir die Schule gut zu Ende kriegen und einen guten Beruf machen können. Wir sprechen Deutsch und Arabisch. Jetzt kommt das Gedicht von Mariam. Heimat, wie geht es dir? Gut, ich freue mich sehr für dich. Jetzt kommt ein Gedicht über Heimat auf Arabisch. Ashimu, Anna Barsch. Anna Barfrahalten Gedicht. Heimat, wie geht es dir? In Deutschland, hier geht's besonders gut. حبيبي قرب بصي بصي بص زعلاني ازعل ازعل نص نص احزن حبعد ابعد اهوي نص تترجع فيا تبكي عليا مش هنسى يوم انت كسامح تترجع فيا تبكي عليا Das Lied geht darum, und also sie weint auf ihn, weil er sie verlassen hat, und also sie weint auf ihn. Viele Stunden, Tage, Jahre musste ich auf dich warten. Du warst immer die Bessere. Ich hatte immer die schlechten Karten. Wie viele Stunden, Tage, Jahre musste ich auf dich warten. Deine Sehnsucht macht mich fertig. Ich bin noch jung, aber habe schon Falten. Stich das Messer in mein Herz. Alles soll voller Blut sein. Aschkum, wenn du von mir gehst, glaub mir, dass ich nicht nur weint. Stich das Messer in mein Herz, alles soll voller Blut sein. Ich komm, wenn du von mir gehst, glaub mir, dass ich nicht nur weint. Burhan Çeli kalbime, kalbim kara bulansın. Fazla derine gitme, çünkü orada sen varsın. Burhan Çeli kalbime, kalbim kanı bulansın. Fazla derine gitme, çünkü orada sen varsın. Burhan Çeli kalbime, kalbim kanı bulansın. Fazla derine gitme, çünkü orada sen varsın.